Liebe Familie und Freundinnen von Burak, liebe Freundinnen, liebe Antifaschistinnen. Ich kann heute leider nicht persönlich bei euch sein, möchte euch aber trotzdem ein paar Worte auf diesem Wege zukommen lassen. Als Betroffener des rechten Terrors in Neukölln bin ich froh, dass wir in kämpferischen Gedenken zusammenkommen. Der Anlass, der Mord an Burak, ist natürlich ein trauriger. Aber nichts ist wichtiger, als zu zeigen, dass wir zusammenkommen, dass wir solidarisch sind. Niemand von uns darf alleine stehen gegen den Terror von rechts und vor einem deutschen Staat, der die Aufklärung dieses Mordes verschleppt, behindert und viel zu oft Opfer zu Tätern macht. Im Falle von Burak gibt es statt Ermittlungsergebnissen, auf die wir seit 12 Jahren warten, immer wieder Skandale. Erst vor wenigen Monaten wurde aufgedeckt, dass Dutzende Fälle rechter Gewalt vom LKA nicht bearbeitet wurden und es mindestens personelle Überschneidungen zu den Mordermittlern im Fall Burak gibt. Es spricht für sich, dass rechte Gewalttaten auf dem Aktenberg landen. Man braucht gar nicht von einer großen Verschwörung in den sogenannten Sicherheitsbehörden ausgehen. Die offensichtliche Wahrheit ist skandalös genug. Es ist schlichtweg die Ignoranz von Polizei, Justiz und Politik, die Angehörige und Opfer weiter quält. Liebe Freundinnen, trotz allem gibt es kleine Erfolge. Der Fall von Burak wird demnächst im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss endlich ausführlich Thema sein. Jahrelang haben wir als außerparlamentarische Initiativen von der Straße aus Druck für diesen Untersuchungsausschuss gemacht. Jahrelang haben wir die ständige Retraumatisierung, Ängste und schlaflose Nächte in Kauf genommen. Jahrelang haben wir dafür gekämpft, dass der Neukölln-Komplex tatsächlich als Komplex, als systematischer rechter Terror anerkannt wird, nicht als Anhäufung bedauerlicher Einzelfälle. Wir wollen, dass möglichst viel ans Licht kommt, aber wir machen uns auch nichts vor. Der Untersuchungsausschuss wird diesen Komplex nicht vollständig aufklären. Fragen zum offensichtlichen Versagen der Sicherheitsbehörden bleiben unbeantwortet. Der Staatsschutzchef selbst räumte erst kürzlich erneut sogenannte Versäumnisse der Polizei beim Anschlag auf meine Familie und mich ein. Die Polizeipräsidentin bestätigt das. Doch warum werden die Akten in meinem Fall nicht für den Untersuchungsausschuss freigegeben? Wenn die Behörden schon Fehler und Versäumnisse zugeben, dann ist doch die Freigabe meiner Akten für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, um genau diese Versäumnisse der Behörden zu checken, umso wichtiger. Aber nein, der Berufungstermin vor Gericht wird immer weiter nach hinten geschoben, um mit der Fall ist noch nicht abgeschlossen, die Nichtfreigabe der Akten zu begründen. Es bleibt ein Skandal und deshalb fordern wir Betroffene der rechten Anschlagsserie in Neukölln, gebt endlich die Akten frei. Der Gerichtsprozess in meinem Fall geht vermutlich Ende des Jahres in die nächste Runde. Dann sind es mittlerweile schon 7 Jahre seit dem rechten Brandanschlag, den meine Familie und ich nur durch viel Glück überlebt haben. 7 Jahre ohne Aufklärung. 7 Jahre ohne Gerechtigkeit, ohne Konsequenzen. Wir Betroffene sind Zeugen eines Systems, das uns im Stich lässt und Neonazis und ihre Unterstützerinnen, die für unser Leid verantwortlich sind, nicht zur Rechenschaft zieht. Das, was uns bleibt, ist die antifaschistische Organisierung und Mobilisierung, die Solidarität auf den Straßen und die Unterstützung von investigativen und antifaschistischen Journalistinnen, die das Thema mit immer neuen Enthüllungen und ihrer Berichterstattung aufrechterhalten. Ich möchte allen danken, die jahrelang die Familie Bektasch und alle anderen Betroffenen des rechten Terrors in Neukölln nicht alleine gelassen haben und bis heute an unserer Seite stehen. Aber besonders möchte ich der Familie Bektasch und allen Betroffenen danken, die trotz ständiger Retraumatisierung und dadurch wiederkehrender Ängste und Sorgen für ein nie wieder weiterkämpfen. Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen, sagte einst die Holocaust-Überlebende und Antifaschistin Esther Bejarano. Daher bleibt Antifaschismus Handarbeit. Lasst uns weitermachen. In dem Sinne, alle zusammen gegen den Faschismus. Alerta, alerta, Antifaschista.